Und es geschah, als Jesus diese Reden beendigt hatte, brach er auf von Galiläa und kam in das Gebiet von Jude jenseits des Jordan. Und es folgten ihm große Massen und er heilte sie daselbst. Und es traten zu ihm Pharisäer, ihn zu versuchen, und sagten, ist es erlaubt, seine Frau auf jede Klage hin zu entlassen? Er aber antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie von Anfang an als Mann und Frau erschuf? Und sagte, darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, und werden die zwei ein Fleisch sein. So sind es demnach nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, soll ein Mensch nicht scheiden. Sagen Sie zu ihm, was hat denn dann Moses geboten, einen Scheidebrief zu geben und so zu entlassen? Sagt er zu ihnen, Moses hat euch eurer Herzenshärtigkeit wegen gestattet, eure Weiber zu entlassen, von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Sagen zu ihm die Jünger, wenn das Recht zwischen Mann und Frau so ist, dann ist es nicht gut heiraten. Er aber sagte zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, welchen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die so geboren sind von Mutterleib her, und gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten wurden, und gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reichs der Himmel willen. Wer es zu fassen vermag, fasse es. Hierauf wurden Kinder zu ihm gebracht, dass er ihnen die Hände auflegen und beten möge. Die Jünger aber schalten sie. Jesus aber sagte, lasset die Kinder und wehret ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und zog von dannen. Und siehe, es trat einer zu ihm und sagte, Meister, was soll ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erlangen? Er aber sagte zu ihm, was frägst du mich über das, was gut ist? Einer ist der Gute. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Sagt er, welche? Jesus aber sagte, dass du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch zeugen, Vater und Mutter ehren und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sagt der Jüngling zu ihm, alles dieses habe ich gehalten, was fehlt mir noch? Sagte Jesus zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe was du hast und gib es an Arme, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, dann komme und folge mir. Da es aber der Jüngling hörte, ging er bekümmert davon, denn er war sehr begütert. Jesus aber sagte zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer in das Reich der Himmel eingehen. Wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als ein Reicher in das Reich Gottes. Als aber die Jünger das hörten, wurden sie ganz bestürzt und sagten, wer kann denn dann gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und sagte zu ihnen, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber ist alles möglich. Hierauf antwortete Petrus und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was wird uns nun? Jesus aber sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir folgtet, werdet in der neuen Welt, wenn der Sohn des Menschen sitzt auf dem Thron seiner Herrlichkeit, ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer überall verlassen hat Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird vielmal mehr empfangen und ewiges Leben ererben. Vielmal aber werden die Ersten die Letzten sein und die Letzten die Ersten.